Meister, sein eigener Herr und Meister. Ihr guten Leute, werft einen Blick in die Zukunft, wo der gelehrte Doktor Galileo Galilei sie voraussagt. Zwei Hausfrauen stehen am Fischmarkt raus und wissen nicht mehr aus und ein. Das Fischweib zieht ein Brotkipf raus und frisst ihren Fisch allein. Der Maurer hebt den Baugrund auf des Bauherrn Stein. Und wenn er dann gebaut das Haus, dann zieht er selber rein. Ja, darf denn das sein? Nein, nein, nein, das ist kein Scherz. Macht man den Strick uns ums Genick nicht dick, dann reißt er, denn eins ist wahr, Spaß ist sehr rar und Hand aufs Herz. Wer wär nicht auch mal gern sein eigener Herr und Meister, sein eigener Herr und Meister? Der Pächter tritt gern in den Hintern, den Pachtherrn ohne Scham. Die Pächtersfrau gibt ihren Kindern Milch, die der Pfaff bekam. Nein, nein, ihr Leut mit der Bibel treibt keinen Scherz. Macht man den Strick uns ums Genick nicht dick, dann reißt er. Denn eins ist wahr, Spaß ist doch rar und Hand aufs Herz. Wer wär nicht auch mal gern sein eigener Herr und Meister, sein eigener Herr und jüngst bin ich aus der Reihe getanzt. Da sagte ich zu meinem Mann, will sehen, ob nicht, was du kannst, ein anderer Fixstern besser kann. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, Schluss, Galileo, Schluss. Nehmt deinem tollen Hund den Maulkorb ab, dann beißt er. Freilich ist's wahr, Spaß ist halt rar und Hand aufs Herz. Wer wär nicht auch mal gern sein eigener Herr und Meister, sein eigener Herr und die auf Erden lebt in Ach und Weh. Auf! Sammelt eure schwachen Lebensgeister und lernt vom guten Doktor Galilei des Erdenglückes großes ABC. Gehorsam war des Menschenkreuz von je. Wer, wär nicht auch mal gern sein eigener Herr und Meister? Geehrte Einwohner, seht Galileo Galileis phänomenale Entdeckung. Die Erde kreisend um die Sonne. Er bearbeitet heftig die Trommel. Das Weib und das Kind treten vor. Das Weib hält ein rohes Abbild der Sonne und das Kind, über dem Kopf einen Kürbis, Abbild der Erde haltend, umkreist das Weib. Der Sänger deutet exaltiert auf das Kind, als vollführe es einen gefährlichen Salto Mortale, wenn es auf einzelne Trommelschläge ruckartig Schritt für Schritt macht. Dann kommt Trommelschlag von hinten. Die Prozession! Herein zwei Männer in Lumpen, die ein Wägelchen ziehen.